Erst am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Das Wort war auch Gott. Zweiter, so war es am Anfang bei Gott. Dritter, alles wurde durch das Wort geschaffen, und ohne das Wort entstand nichts von dem, was existiert. Vierter, in ihm war Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Fünfter, das Licht scheint in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit konnte es nicht besiegen. Sechster, ein Mann namens Johannes wurde von Gott gesandt. Siebter, er kam, um Zeugnis vom Licht abzulegen, damit alle Menschen durch ihn glauben konnten. Achter, er selbst war nicht das Licht, sondern er sollte nur vom Licht zeugen. Neunter, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Zehnter, er war in der Welt, und obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht. Elfter, er kam zu seinem eigenen Volk, aber seine Leute nahmen ihn nicht an. Zwölfter, doch allen, die ihn annahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dreizehnter, diese wurden nicht auf natürliche Weise geboren, sondern sie wurden von Gott geboren. Vierzehnter, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 15. Johannes bezeugte ihn und rief, das ist der, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist wichtiger als ich, denn er war schon vor mir da. 16. Denn aus seiner großen Fülle haben wir alle Gnade über Gnade empfangen. 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der eng mit dem Vater verbunden ist, hat ihn uns bekannt gemacht. 19. Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? 20. Da bekannte er offen und leugnete nicht, ich bin nicht der Christus. 21. Sie fragten ihn weiter, wer bist du dann? Bist du Elia? Er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. 22. Dann sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? 23. Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, mach den Weg des Herrn gerade, so wie der Prophet Jesaja es gesagt hat. 24. Die Gesandten waren von den Pharisäern. 25. Sie fragten ihn, warum taufst du dann, wenn du weder der Christus noch Elia noch der Prophet bist? 26. Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht jemand, den ihr nicht kennt. 27. Er ist der, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht würdig bin. 28. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. 30. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der wichtiger ist als ich, weil er schon vor mir existierte. 31. Ich kannte ihn nicht, aber ich kam und taufte mit Wasser, damit er Israel bekannt gemacht wird. 32. Johannes bezeugte weiter, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. 33. Ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, um mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. 34. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder dort mit zwei seiner Jünger, als Jesus vorbeikam. 36. Er sah Jesus an und sagte, seht, das Lamm Gottes. 37. Die zwei Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. 38. Jesus drehte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das bedeutet Lehrer, wo wohnst du? Er antwortete ihnen, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. 39. Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den Rest des Tages bei ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. 40. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden, die Johannes gehört und Jesus gefolgt waren. 41. Zuerst traf Andreas seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias bedeutet Christus. 42. Er führte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas genannt werden. Kephas bedeutet Petrus. 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Dort traf er Philippus und sagte zu ihm, folge mir nach. 44. Philippus kam aus Bethsaida, der Stadt von Andreas und Petrus. 45. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn des Josef aus Nazareth. 46. Nathanael sagte zu ihm, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh selbst. 47. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, seht, das ist ein wahrer Israelit, in dem keine Falschheit ist. 48. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. 49. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. 50. Jesus antwortete ihm, glaubst du, nur weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres als das sehen. 51. Und er sagte zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und absteigen über den Menschensohn.